Das Beet schon lockert sich in die Höhe, da wanken Glöckchen so weiß wie Schnee. Safran entfaltet gewaltige Glut, Smaragden keimt es und keimt wie Blut. Primeln stolzieren so naseweiß, schalkhafte Veilchen versteckt mit Fleiß. Was auch noch alles da rät und webt, genug der Frühling, er wirkt und lebt. Doch was im Garten am reichsten blüht, das ist des Liebchens lieblich Gemüt. Da glühen Blicke mir immer fort, erreget Liedchen, erheiternd Wort, ein immer offen, ein Blütenherz, im Ernste freundlich und rein Scherz. Wenn Rose und Friede der Sommer bringt, er doch vergebens mit Liebchen ringt.